Satire im Kino ist gut, wenn's richtig wehtut und nicht zurückzucken. Vor Dr. Krugers Klinik beispielsweise. Ein Suizid ist keine einfache Angelegenheit. Hier in dem Anwesen tief im Wald darf gestorben werden, insofern man das entsprechende Kleingeld hat. Besser also, Sie begeben sich dafür in professionelle Hände. Was all die todkranken, lebensmüden, wie durchgeknallten Patienten... Der Wind... Was sie denn auch getan haben in Olia Barkos tiefschwarzer Satire Kill Me Please. Dass aber das wohlsituierte wie kalkulierte Sterben dann doch nicht so, wie disponiert abläuft, ein Serienkiller dem Tod gar unvermutet zur Seite springt, das führt in Kill Me Please zu wunderbar makabren Wolten. Und die zeigen, auch angesichts des Todes, sogar des Freitodes, ist der Mensch gierig, eitel und egomanisch. Ein Genuss, das zu sehen, wenn man's nicht gerade, sorry, selbst erleben muss. Kill Me Please von Olias Barco, herausragend. Satire im Kino, wie gesagt, das ist, wenn's richtig wehtut. Und bitteschön, der Mann, der Gutschein für diesen Job, heißt Sacha Baron Cohen, sollte man meinen, wie man sich täuschen kann. Wobei auf den ersten Blick noch alles gut zu sein scheint bei Ex-Borats, Ex-Ali G's und Ex-Brunos neuem Werk Der Diktator. Irgendwo, wie hier zu hören, in irgendeinem Wüstenland, Mittlerer Osten, droht Diktator Admiral General Aladdin, gespielt von Sacha Baron Cohen, Ungemach. Erstens sterben die Kollegen aus. There are very few of the great dictators left. Saddam, Gaddafi, Cheney. Die Besten sind gegangen, meint General Aladdin. Saddam, Gaddafi und, ja, wir sind schon drin im Rhythmus, jetzt setzt die Pointe, Cheney. Dick ist gemeint, Vizepräsident unter George W. in Amerika, der Geburtsort von AIDS. In New York will Diktator Aladdin vor der UN eine Rede halten und landet unvorhergesehen im US-Alltag. Damit wären, möchte man doch meinen, alle Zutaten bereitet für den britischen Komiker, um den satirischen Blick zu werfen auf dieses merkwürdige Land of the Free, Home of the Brave. Wenn Diktator General Aladdin die Vorzüge einer Diktatur auflistet, da zeigt sich Sacha Baron Cohen als großer Satiriker. Um alles sofort wieder einer deftigen Prise Fäkalhumors zu opfern. Und sowieso. Die Geschichte eines menschenfeindlichen Diktators wird nach schlichter Hollywood-Dramaturgie von der Stange sukzessive zur Geschichte über einen nur noch komischen Diktator. Das ist das Problem des Films. Sacha Baron Cohen setzt hier aufs ganz große Publikum und so wird der Film paradoxerweise mainstreamfähig. Sacha Baron Cohens Der Diktator, Regie Larry Charles, annehmbar. Am Anfang schön böse und am Ende alles in eine versöhnliche Soße tunken und die Zähne verlieren. Da könnte sich Mr. Cohen mit Lasse Hallström zusammentun, der nach einigen wunderschönen Filmen wie Gilbert Grape oder Schiffsmeldungen in den letzten Jahren einen unseligen Hang zum Sentimentalen entwickelt hat. Sein neuer Film Lachsfischen im Jemen beginnt mit einer bissigen Persiflage auf Politik und Wissenschaft. Ein Ölscheich hat vor, in seiner Heimat Jemen Lachse zu züchten und sucht nach sachkundiger Unterstützung in Großbritannien. Die Spin-Doktorin des Premierministers, wunderbar Christine Scott Thomas als übles Schandmaul und perfekte Wahrheitsverdreherin, wittert etwas. Es geht um eine positive Geschichte aus dem Nahen Osten, damit die anglo-jemenitischen Beziehungen wieder rundlaufen. Was denken Sie? Also das ist ziemlich weit hergeholt, seien wir doch ehrlich. Seien Sie lieber nicht ehrlich. Der Beamte des Umweltministeriums Dr. Alfred Jones, Ewan McGregor, denkt Schwachsinn. Fische benötigen Wasser. Ist dieses Prinzip Ihnen vielleicht bekannt? Doch manchmal siegt Vision über Realität, zumal wenn ein philanthropischer Ölscheich und seine PR-Frau den Lachsexperten Dr. Alfred aus seiner Lebensöde reißen und in den Jemen schleifen. Die Lachse kommen später nach. Für einen Angler sind die einzigen Tugenden immer nur Geduld, Toleranz und große Demut. Die Streichermusik hier im Beipack zum Credo des Scheichs zeigt akustisch das Problem zu viel Süßes. Und die romantische Liebesgeschichte zwischen Ewan McGregor und der von Emily Blunt gespielten PR-Frau des Scheichs tut ihr Übriges. So erstickt am Ende der satirische Ansatz im Melodram. Lachsfischen im Jemen von Lasse Hallström, annehmbar.